Bei einem Tier, du in selig süßer Lee, wie ist das Feuer? Wie ist das wunderfein? Aus dem silberweißen Rauch. Aus dem silberweißen Rauch. Steigt ein duftig zarter Hauch. Steigt ein duftig zarter Hauch. Wir plaudern so charmant und sie sind so galant. Wir sind allein, wir sind beide ganz allein. Wie ein Liebespärchen, Prinz und Märchen. Prinz und Märchen.